Das Radio ist offiziell gestorben. Es lebe die Musik. Ab jetzt und für die nächsten 40 Minuten wird das Beste aus Lateinamerika gepodcast. Spitz die Ohren. Hallo Leute, herzlich willkommen. Es freut mich auch wieder bei mir zu haben. Aus Würzburg, Bayern wird es gepodcast. Mit Paul Alvarez Lüblich und Ruth Eichholz. Willkommen zu unserer 20. Edition. Und nicht vergessen, dieser Podcast ist auch auf Deutsch und auf Englisch und Spanisch verfügbar. Este podcast también está disponible en castellano en www.podcasteando.tk. This podcast is also available in English at latincasting.blogspot.com. Das ist die nette Ruth, die über Arsch gerne spricht. Und jetzt werden wir das ein bisschen lockerer machen. Das ist doch eine nette Radiosendung. Und keine nette Radiosendung ohne Bier. Ist keine Radiosendung. Ah, richtig. Super. Linke Hand. Ah. Linke Hand. Salut. Salut. Und jetzt trinken wir dabei. Das ist doch cool. Kalt genug? Mhm. Super. Das ist das Billigste. Oh, was ist denn passiert? Ich höre mich nicht mehr. Oh, mein Bier hat irgendwas gekillt. Ja, wir haben jetzt kein Audio-Feedback. Moment, aber wir werden doch aufgenommen. Und jetzt ist das Audio wieder da. Super. Und was hältst du vom Lied? Wie gefällt dir die Gruppe? Ja, ich fand die gut. Ja, mhm. Also diese Emo-Rock-Richtung ist gewöhnungsbedürftig, ne? Wie du sagen würdest. Ja. Aber mir gefällt es schon, also ab und zu klingt es ganz gut. Ich kann nie eine ganze CD aber hören. Musst du ja auch nicht. Nee, muss ein ich Lied auch reicht nicht. Ja. Ein Lied reicht. Wir haben gerade Olu gehört. Die waren in... wir haben doch gar nicht gesagt, dass es heute eine Sondersendung ist. Nein. Haben wir nicht? Nee. Aha. Also Leute, es ist eine Sondersendung. Und zwar, es geht um ein Musikfest in Venezuela namens Festival Nuevas Bandas. Das ist... Das Fest der neuen Bands. Gruppen. Stimmt, ja. Gruppen. Und das ist so ein Ding, das schon seit 15 Jahren funktioniert bei uns. Da spielen immer neue Gruppen einmal im Jahr. Und wir haben jemand gehabt, der hingefahren ist und das Ganze, also Interviews gemacht hat und so. Aber leider alles auf Spanisch. Das hat ihr euch verpasst. Lernt Spanisch lieber, ja. Aber was wir doch bekommen, ist die Musik. Und das Lied, was wir gerade gehört haben, ist von einer Gruppe, die gestern gespielt hat. Dieses Festival war vorgestern und gestern in Maracaibo, Venezuela, meiner Stadt. Und diese Gruppe waren da. Die heißen Olu und das Lied heißt En Mi. Also? En Mi? Ja. In mir? In mir, genau. Also die Gruppe Olu existiert seit 2002 und die sind Olu sind David Montiel, Alejandro Villalobos, Carlos Luis Rodríguez, Humberto Espina, Alejandro Ávila und das Lied kommt aus einer CD namens Una Vida Más, noch ein Leben. Humberto Espina, das ist ja Wahnsinn. Ein Kollege meines Vaters heißt so. Bestimmt spielt der Mann nicht in der Gruppe, oder? Ich denke nicht. Mathematiker machen keine. Der ist kein Mathematiker. Ach so. Das ist ein Manager. Mhm. Ich glaube, der spielt auch nicht Emo-Rock. Mhm. Gut, also, dieses Fest ist schon vorbei. Aber wir haben trotzdem die ganze Musik dabei. Wir haben auch ganz nette Kontakte gemacht, sehr viele Freunde und wir werden sehr viel Musik von diesen Leuten in den nächsten Folgen haben. Leider hat die Ruth auch für dieses Mal nicht die Lieder davor gehört. Ich werde mich bessern, Paul. Ja, also, das bin ist, ja noch es war nicht die Schuld. Es war nicht die Schuld, die Sache ist, ich habe auch die letzten Lieder erst heute bekommen, weil wir haben doch... wir waren doch dabei, also nicht wir persönlich, sondern unser Kollege, unser Freund Jorge León, der ist sogar heute zurückgekommen, mitten in der Nacht, hat mir ein E-Mail geschrieben, voll betrunken, bestimmt hat jetzt schon einen riesen Kater, weil er war auch in der Afterparty, der hatte so einen Pressepass von uns und hat, was, acht Interviews gemacht oder sowas, ziemlich lustig. Gehen wir zur nächsten Gruppe. Und Ruth vielleicht kann uns sagen, was sie davon hält, weil sie ist so voll schweigsam heute. Que estaré en el lugar donde quieras que esté. Ja, das war die Gruppe Corpus, was ja auf Latein Körper heißt, mit dem Lied Lo que fue. Fand ich ganz gut. Und du, Paul? Ja, genial. Wie? Genial! Eigentlich bestimmt auch alle Lieder, die da auf diesem Festival gespielt wurden, ne? Ja, denke ich schon, denke ich schon. Also sind da eigentlich auch strenge Vorauswahlen oder wie? Nee, das? Eigentlich, dann. Oder kann sich da jeder bewerben? Ja, jeder kann sich bewerben, aber. Da gab es, ich glaube, dieses Jahr 17 Bewerber. Die müssen doch neue Gruppen sein, ja? Also nicht so lange Erfahrung haben und keine CDs oder keine richtige CDs aufgenommen haben und so. Und aus diesen 17 Gruppen wurden 6 dann auserwählt. Mhm. Und die 6 haben dann da alle so eine Stunde oder so gespielt? Oder? Genau, die hatten so 45 Minuten, eine Stunde Zeit. Ah, ja. Na, das nächste Mal will ich da auch unbedingt hin, ne? Aha. Dann fliegen wir zusammen nach Venezuela. Ja, wenn wir einen Sponsor haben, so Lufthansa, hallo. Hallo. Dann können wir hin, kein Problem. Naja, und Corpus existiert jedenfalls seit dem Jahr 2000. Und wir haben die jetzt gehört mit José Vargas als Stimme und an der Gitarre. Ja. Ricardo, auch Sänger und Gitarre, dann El Enano, der Zwerg, wahrscheinlich ein kleiner Typ, am Bass und Rack am Schlagzeug. Nee, nicht Rack, Rack. Ach komm. Rack. Rack. Das ist doch Spanisch. Stimmt, diese spanische Notwendigkeit, alles Englische und Ausländische auch wirklich Spanisch auszusprechen. Es ist besser als Family zu sagen, ja, seine Familie. Ja. Ich fühle mich nicht angesprochen. Also. Ja, was denn? Was denn? Na, José Vargas, der hat da auch mal mitgespielt, ist doch aber... Nee, es ist umgekehrt. Ah! Also, Paul. Ärgerlich. Den habe ich schon angesagt. Ed, nein, hast du doch gar nicht. Ach, so habe ich nicht. Okay, also Ed ist weg und... Nein, Ricardo ist weg. Ricardo ist weg und an seiner Stelle ist José Vargas. Genau. Jetzt in der Gruppe. Super. Damit ihr es wisst. Und das war eine sehr improvisierte Präsentation. eso fue eine Gruppe. Wie heißen die nochmal? Was er euch sagen wollte ist, das waren... Nein, welche sind es? The Last Picture. La Última Foto. Despertar heißt das Lied. Aufwachen. Ja. Also, ich weiß nicht. Ich fand es nicht so zum nicht Aufwachen, sondern eher ein bisschen zum Einschlafen. Zum Einschlafen? So ich laut? Ich fand das so ein bisschen... Ich finde, man konnte mitsingen, ohne das Stück zu kennen. Und das klang auch eigentlich, finde ich, so wie die Band davor, muss ich mal sagen. Ja, das klingt schon wie die Band davor, aber sie haben keine Schuld dafür. Außerdem, es heißt nicht Band, sondern Gruppe. Und damit wir wieder beim Thema sind. Ja, aber ich fand die eigentlich schon ziemlich cool, aber dir muss diese Emo-Wave gefallen, ne? Sonst ist es nicht so wirklich so. Also ich könnte mal was mit ein bisschen mehr Pep gebrauchen. Ja, das wäre auch schön. Ich hoffe, das ist die nächste Gruppe. Mal sehen. Also die La Última Foto, die lassen sich auch The Last Picture nennen. Die spielen seit 2003 und hießen davor Returned. Das Blöde ist, die Pressemitteilung, die wir bekommen haben, da stand nicht, wer die sind oder so mehrere Infos. Also die werden anonym bleiben müssen. Gehen wir jetzt zur nächsten Gruppe, die heißen Roosevelt. Ne, eigentlich heißen sie Roosevelt. Und spielen Descontrol. Außer Kontrolle, unkontrolliert. Unkontrolliert. Unkontrolliert ist gut. Nee, eigentlich Unkontroll. Descontrol. Oder sowas. Das ist doch ein Descontrol. Also die Descontrolle. Descontrolle. Descontrolle spielen die. We'll be right back. Das war unsere Pop-Punk-Band Bruce Bell mit ihrem Lied Deskontrolle, wie wir gehört haben, wirklich deskontrolliert. Mit Victor Borneo, dem Sänger und Gitarristen, Miguel Luna, Michael Mond sozusagen, am Bass Jorge Nava und Juan Pablo Perez. Wir sind schließlich hier in Deutschland, ja? Da kann man ja auch mal Namen übersetzen. Hans-Paul Perez. Perez. Sie haben sich im Jahr 2003 gegründet und ich finde also dafür, dass sie jetzt seit 3 Jahren schrummeln, hört sich das Ganze ziemlich akzeptabel an. Ja, also ne? Es war doch ein bisschen eher in die Stimmung, du weißt, ne? Also ein bisschen Also da wäre ich gern da gewesen und hätte vorne gepokt. Das wäre cool, das hätte ich auch voll gern gemacht. Also lieber wäre ich in der Afterparty gewesen, aber ist doch egal, ist so weit weg. Ich weiß nicht, wir haben bestimmt noch ein paar Gruppen, ein paar nette Sachen. Aber lasst uns wissen, was ihr denkt, was ihr von diesen Gruppen hält. gepodcast@gmail.com, unsere neue E-Mail-Adresse. Rot wird mehr als, wie sagt man? Erfreut. Mehr als erfreut, eure E-Mails antworten zu können. Also, viel schreiben. Gehen wir dann weiter. Unsere nächste Gruppe ist meine persönlich Lieblingsgruppe vom Festival. Ich mag die Stimme sehr, sehr gern und ich denke, das Lied ist auch extrem gut. Die heißen Llave de Fuego, das heißt Feuerschlüssel. Oh, und das Lied Fuego Salvaje, wildes Feuer. Camino por la ciudad y el aroma de las rosas. Sea una mujer que arda conmigo al anochecer, al anochecer. Soy un lobo solitario, un ser silvestre enamorado que se extinguirá si no es conmigo. Y los colores del paisaje no me dejan pintar nada que no incite a la pasión y que esconda ansiedad de amor, ansiedad de amor. We'll be right back. Ja, Villa Fuego, ne? Genau. Mit Dalia Rivero, der gesungen hat. Haben wir gerade schon festgestellt, Paul und ich, dass uns die Stimme sehr gut gefällt. Ne? So eine richtige Rockstimme irgendwie. Beziehungsweise sexy Latin-Pop-Stimme, sagen manche. Also, wer sind die? Armando Casella als Gitarrist und Kompositor. Das ist ja auch mal was Neues. Mhm. Dass nicht die Sänger alles alleine machen. Giancarlo Cassidy. Giancarlo. Giancarlo. Nee, Giancarlo. Giancarlo. Ja. Cassidy. Nee, Cassidy. Cassidy. Ja, hasst mich, ist schon okay. Jan Pohl. Ich weiß gar nicht, was Jan Pohl macht. Giancarlo Cassidy ist auf jeden Fall der Bassist und Jan Pohl. Ich weiß nicht, ist das Jan Pohl oder Jan Pohl? Jan Pohl. Ich habe keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Das ist wahrscheinlich, ja. Also, Pohl egal. Pohl mit Doppel-O, der ist einfach dabei, sieht gut aus, tanzt auf der Bühne. Und am Schlagzeug. Zur Dekoration. Ah, nein. Doch. Guck mal, da gehört noch Cassidy dazu und das ist der Schlagzeuger. Ja. Jan Pohl, Cassidy am Schlagzeug. Ach so, das sind Geschwister der wahrscheinlich. Von Jan Carlo. Genau, oder der Cousin oder so ein Scheiß. Ist ja auch ziemlich einfallsreich, beide Jan zu nennen. Wow. Jan Carlo und Jan Pohl. Ja, die hatten nicht viele Namen so im Kopf. Die kannten nicht so viele Leute, hatten keinen Fernseher. Weißt du, der Mann, der Vater ist Venezuela, Jan. Die ist in Venezuela, ne? Ja, deswegen haben wir alle 7 Kinder. Also gut. Ja, die sind zusammen seit 2004 und sie gefallen mir. Wir haben schon von denen mehrere Lieder bekommen, also einiges werden wir schon haben die nächsten Wochen. Und jetzt wollen wir ein bisschen lachen, was alles so... Wenn man denkt, Missverständnisse gibt's nur zwischen Venezolaner und Deutschen, ne? Also, ja, also da macht die Rutz schon komischen Gesichtern. Die Sache ist, unsere Jorge Leon, unsere... Spezial-Interviewer. Genau, so ungefähr. Interviewer vor Ort, das klingt gut. Der ist zu diesen Leuten gegangen, ja, zu unserer nächsten Gruppe, von denen wir leider kein Lied haben, weil sie nicht mal eine Webseite haben, kein E-Mail, nichts. Also sie konnten uns nichts schicken. Ich glaube, sie haben auch keine CD, niemals ein Lied aufgenommen. Das wird sich ändern bestimmt. Er ist zu denen gegangen und hat gesagt, ja, also ganz kurz können wir ein Interview improvisieren. Und das hier ist das Ergebnis. Yo, es un primer estado, improvisando nuevamente aquí en el macro, juntado aquí en el Teatro Bellas Artes. ¿Qué pasó yo con arte representando con estilo flow de calle? Ajá, vamos representando a Jepo, flow de Venezuela, su primer estado, sí, claro, marcando nueva era, abriendo puertas, ¿qué pasó? La raza zuliana aquí representa. Perfecto. Listo, Yeah. Okay, jetzt, was hältst du davon? Nicht schlecht, würde ich sagen. Also nicht ich finde es, ne? Irgendwie cool. Einfach auch so, der hat das ja auch nur, was hast du gesagt, mit so einem Memo, mit so einem... So einem MP3-Player. Mit so einem MP3-Player genau. Gehalten und die rappen da erstmal los. Ja, vom MP3-Player und es klang eigentlich ganz gut. Die Texte haben auch so... Genau, was haben die denn erzählt? Ich habe es nicht verstanden. Einfach so gesagt, wir sind hier für die zulianische Rasse. Das klingt ein bisschen... reichmäßig, aber die in Südamerika, und das weißt du ganz bestimmt, sind alle voll stolz auf ihre eigene Rasse und so weiter. Und sie haben eine neue Rasse empfunden, die sind die Zulianer, das ist das Bundesland, wo die Stadt liegt. Und die sind ein ziemlich merkwürdiges Volk, muss ich sagen. Ich wohnte da 9 Jahre lang, das darf ich sagen. Die sind sehr stolz auf sich und auf ihre Isolierung von der Welt. Die sind zwischen, also von Venezuela durch ein riesen Meer getrennt und von Kolumbien durch die Grenze und die Guerilla. Also sie sind ziemlich isoliert gewesen, jahrhundertelang bis, ich glaube, so 58 die Brücke gebaut wurde über diese, wie heißt das? Lago de Maracaibo. Also gut, sie haben sich ganz einzigartig entwickelt und ja, die sind voll stolz auf sich. Und diese Gruppe, die kommen aus irgendeiner Ecke in der Innenstadt und das heißt Paseo Ciencias, das ist so ein Boulevard. Scheiß gefährlich, da geht nicht mal die Polizei hin. Und und haben so gerappt und sind auch zum Festival gekommen. Und leider haben wir kein Lied, aber nächste Woche, also Jorge sucht jetzt eins für uns. Finde ich gut, bin ich gespannt. Ja, genau. Also gut, das war die Sendung für heute. Okay, Leute, das war unsere Show für heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr bei uns podcastet. Fragen oder Kommentare könnt ihr uns gerne zu podcastdeando@gmail.com senden. Und jetzt at gepodcast@gmail.com. Ah, genau. Also wenn ihr sie auf Spanisch schreibt, dann an podcastdeando und auf Deutsch gepodcast@gmail.com. E-Mails von Produzenten und Labels sind auch sehr willkommen. Mehr Info findet ihr im Blog von der Show www.gepodcast.tk. Es wurde gepodcastet mit deinem Quasi-Moderator Paul Alvarez Löblich und Ruth Eichholz. Ja, saben, portense mal. Pásenla bien. Ciao. Und jetzt gibt Podcast Triple Play. Drei Lieder, nur Musik, kein Quatschen. Aus unserer dritten Sendung, Saltamontes spielt Como Roland aus Argentinien. Nummer 3 jetzt, Running Potatoes mit dem Lied Brainless aus Buenos Aires. I won't let him go. I'm gonna get him.